Lass den Kopf nicht hängen. Hör auf dein Bauchgefühl. Tu nicht, was alle anderen tun. Tu das, was dir richtig erscheint. Du willst alles richtig machen. Doch das gelingt dir nicht. Du musst einfach nur klar denken. Musst einfach nur klar denken. Hör einfach auf dein Bauchgefühl. Lass den Kopf nicht hängen, hör auf dein Bauchgefühl, tu nicht, was alle anderen tun, tu das, was dir als richtig erscheint, du willst alles richtig machen, doch das gelingt dir nicht, du musst einfach nur klar denken. Musst einfach nur klar denken. Hör einfach auf dein Bauchgefühl. Hör einfach auf dein Bauchgefühl.